Thema. Alice Zipfer zeigt euch so ein Standardschema. Ich meine nicht teures Gras für einen Zehner. Ich meine heiße Chicks, halb nackt oder mit Lack und Leder. Steck in ein Gefängnis, alles voll mit gierigen Hormonen. Die epischen Pimper wollen heiraten oder mit mir wohnen. Viele Frauen mach ich glücklich, könnte ich mich einfach klonen. Wer etwas unfähig, lass es um, wenn die Welt schonen. Sonst ist mal die Chicks hinterher, ich will mehr. Ich sitz auf mein Bike und blitz über der. Ich schnupper's in der Luft, ich komm den Buddies näher. Scheinbar kommt mein Blowjob. Überall wo ich sein will, fahr ich mit meinem Bike hin. Ich bin schnell, weil ich auch ein bisschen sportlich bin. Was ich liebe, ist mein Abgang, Nexus Getriebe. Ich bin so schnell bei dir, dass du denkst, dass ich fliege. Halt immer die Augen offen, sonst hat es dich bald getroffen. Ablecken lassen und aufs Richtige hoffen. Ist nicht richtig, es ist wichtig, dass ein Mann alles im Auge behält und nur das nimmt, was ihm wirklich gefällt. Yeah. Hydraulik wechseln helfen mir beim Halten. Geh, kämpfe Brücken, meine Arme kriegen Falten. Steh vor einer Tür, dahinter gerne Spalten. Heiße natürlich und keine kalten. Ich geh zur Tür, durchquere einen Weg. Dann denk ich, ob ihr mich oder ich euch flach kriegt. Lass mich überraschen, vorher noch ein Haschen. Unterwegs auf Box gebaut aus leeren Cola-Flaschen. Ich kriege, denn ihr wartet auf mich. Ich kriege, denn Sex schadet uns nicht. Ich kriege, ihr wisst, ich hab dich. Ich kriege, denn ihr wollt doch nur. Plötzlich öffnet sich die Tür, ein kleines bisschen. Drinnen ist es warm, man hört die Luft zischen. Ich bin gespannt, bin ich da gleich seh. Die Unbekannte oder die, auf die ich steh. Halte mal die Augen offen, sonst hat es dich bald getroffen. Ablenken lassen und aufs Richtige hoffen. Ist nicht richtig, es ist wichtig, dass ein Mann alles im Auge gewählt. Und nur das nimmt, was ihm wirklich gefällt. Yo, bündet mich herein, ein Girlie, sie war klein. Aber fein, so muss das sein. Ausgestattet mit Hot Pants und BH. Das erste, was ich sag, Danny ist da. Girlie 1, Girlie 2, lächeln, alles klar. Beide waren älter, größere Gehälter als ich. Gott sei Dank interessiert mich das nicht. Aber ich interessiere sie. Ich bin zum Anbeißen und sie gucken wie unsere sie. Bloß die zerreißen. Die eine sagt auf Blei, du bist bestimmt lecker. Die andere sagt, Peter, probier mir seinen Stecker. Sagt die eine, im Fleisch, ich wär's kein Hacker. Sagt die andere, ich hab mal da wannabe ein Checker. Was geht ab, dreht man nicht so am Rad. Ihr wolltet grad genug, was ich für euch hab. Denn ich hab stets einen gut durchbluteten Sack. Ich weiß, dass ich euch beide auf jeden pack. Halt immer die Augen offen, sonst hat es dich bald getroffen. Ablenken lassen und aufs Richtige hoffen. Ist nicht richtig, es ist wichtig, dass man alles im Auge behält und nur das tut, was ihm wirklich gefällt. Ja. Dann legen die beiden auf, sofort los. Anstatt dass sie mir ein bläst, biss sie mich einfach bloß. Ich blutete am Arm, die Wunde war auch schön groß. Ich spürte eine Kralle, alles klar, das war eine Falle. Bevor die andere meinen Sack erwischt, fang ich ganz schön auf. Ich blute schon am Arm, Blut ist, was ich brauch. Ich bin nicht mehr vom Verlieren, sonst kommt in die Klau, wer probiert. Ich muss sie überleben. Ich muss existieren. Ich drehte mich und flüchtete in den nächsten Raum. Die Girlies waren schnell, ließen mich dick voll abhauen. Auf mich war ein Schaf, zwei fleischfressende Frauen. Was soll ich machen? Fuck, das ist das Raum. Ein hässlicher Gedanke sollte das auch sein. Ich bin umzingelt und auch ganz allein. Fuck, haben die dicke Titten zum Schreien. Ich konnte sie doch nicht mal ficken zum Weinen. Die eine hielt mich fest und brach wie beide Beine. Sie sagt, ich bin so hungrig, das sind beides meine. Sie fingen an, wie die Maßen auszureiten. Sie wollten mich fressen und dann nur ausscheiden. Fröhlich sind sie im Schwarzmarkt mit Tänzer, kommt sie ekelfratz. Mein Magen als Hut und mein Darm als Sprungseil. Der Schädel für die Zigaretten, Dude, find ich auch mal geil. Hauptsache, sie lassen meine teure Tissot-Uhr heilen. Halte mal die Augen offen, sonst hat es dich wirklich bald getroffen. Ablecken, lassen und aufs Richtige hoffen. Ist nicht richtig, denn es ist wichtig, dass ein Mann alles im Auge behält und nur das nimmt, was ihm wirklich gefällt.